kleines Haus am Wald. Morgen komm ich bald, wenn alle Glocken erklingen im Tal. Glück und Sonnenschein ziehen bei dir ein. Das alles gibt's nur ein einziges Mal. Wenn ich schlafen geh, schau ich in die Höhe und ruf hinauf, bis das Echo verhallt. Denn drinnen wohnst ja nur du, drum singe ich immer zu. Kleines Haus, dort am Wald. Heimatland, schönes Land, weit grünen Wald und Flur. Schau, wie das Abendrot am Himmel steht. Herz und Sinn eilen hin, möchten doch einmal nur zu dir, doch heut ist es zu spät. Kleines Haus am Wald, morgen komm ich bald. Wenn alle Glocken erklingen im Tal, Glück und Sonnenschein ziehen bei dir ein. Das alles gibt's nur ein einziges Mal. Wenn ich schlafen geh, schau ich in die Höhe und ruf hinauf, bis das Echo verhallt. Denn drinnen wohnst ja nur du, drum singe ich immer zu. Kleines Haus, dort am Wald. Schlafen geh, schau ich in die Höhe und ruf hinauf, bis das Echo verhallt. Denn drinnen wohnst ja nur du, drum singe ich immer zu. Kleines Haus, dort am Wald.